herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Uncast. Folge 200 ist heute angesagt. Ist das der Wahnsinn? Ja. Irre. Ich freue mich natürlich riesig. 200 Folgen, 200 Wochen heißt es Android. Und wie vielleicht noch einige von euch wissen, hat der Uncast ja als Idee zusammen mit dem Mo begonnen. Ja, und der war lange Zeit hier im Uncast dabei. Und ein Grund, ja, warum der Mo aufgehört hat mit dem Uncast, verrät er uns heute. Ja. Und ich will jetzt gar nicht viel darüber noch sagen und übergebe jetzt mal an den Mo, der heute zu meiner Freude einen Beitrag für uns gemacht hat. Hallo Rio, erstmal möchte ich mich bei dir absolut bedanken, dass ich bei dieser Sendung mitwirken darf. 200 Podcasts, mein lieber Schwan, das ist schon ganz schön was. Am Anfang war ich ja dabei, viele kennen mich noch, ich bin der Mo und die ersten Tage waren sehr, sehr schön, habe ja aufgrund eines anderen Projektes den Endcast dann verlassen. Da komme ich später nochmal dazu, da habe ich nämlich ein bisschen was vorzustellen. Viele sind vielleicht gespannt, was ich da mache. Aber mal das Wichtigste jetzt, herzlichen Glückwunsch, Rio, für diese vielen tollen Sendungen und vor allen Dingen für die 200. Sendung. Ich möchte heute einen kleinen Beitrag machen zu Yamendo, zu der App. Das hatten wir zwar schon mal, aber inzwischen hat sich einiges bei Yamendo und auch bei der App geändert. Und darauf folgend möchte ich dann mein Projekt vorstellen, das mit Musik zu tun hat. Und natürlich dann auch mit Yamendo. Und noch kurz drauf eingehen, was und wofür die CC, also die Creative Commons Lizenz ist. So, jetzt mal zu meinem kleinen Yamendo-Beitrag. Yamendo, Yamendo. Findet ihr im Play Store, wie alle anderen Apps auch. Die App selbst ist kostenlos. Sie bietet, sagen wir mal, tausende von Titeln, die frei erhältlich sind unter der Creative Commons Lizenz. Die Titel sind sehr professionell, es sind verdammt gute Musiker dabei und ich kann nur sagen, hört's euch an. Sofort nach dem Start der App findet man eine Liste der aktuellsten eingegebenen oder hochgeladenen Titel in Zeitreihenfolge. Man kann aber auch nach Alben oder nach Artisten sortieren und sich einzelne auswählen. Man kann über den seitlichen, da ist links oben ein Knopf, wenn man da drauf drückt, kriegt man eine seitliche Leiste und dann kann man auch Radios auswählen, bestimmte Stilrichtungen auswählen und dann halt querbeet durchhören. Man kann Favoriten speichern und es gibt eine Featured List. Jetzt möchte ich nochmal ganz kurz zu den Radios eingehen. Es gibt ja, wie ich schon erwähnt habe, verschiedene Stilrichtungen und das sind wirklich viele. Also da dürfte für jeden Geschmack was dabei sein, von Soundtrack, Metal, Songwriting, Pop, Classical, Jazz, World Music, Hip-Hop, Lounge Musik und. Natürlich auch Rock, darf man ja gar nicht vergessen, das ist ja mit einer der wichtigsten Punkte für die Hörer, Rock und Elektro. man kann beim Radio, wenn das Radio spielt, auch da bei den derzeit abgespielten Titeln runterladen, teilen und, was man auch bei dem Einzelaufruf tun kann. Die App selbst ist inzwischen sehr stabil. Sie hat am Anfang einige Probleme gehabt, aber inzwischen ist es mit einer der besten Apps für freie Musik, die ich je gesehen habe. Simpel, kurz gehalten, nicht zu komplex und bietet trotzdem alle Möglichkeiten. Also sehr, sehr, sehr, sehr gut. Benutzt sie, die App, lad sie runter, spendet vielleicht ein bisschen was, wenn ihr Lust habt. Also man kann Yamendo auch unterstützen. Oder einzelne Artisten in Yamendo kann man auch unterstützen. Und sorgt dafür, dass die GEMA-freie Musik immer populärer wird und dadurch mehr freie Musik zur Verfügung steht, die wirklich jeder hören kann und ohne einen großen Gedöns mit Auftritten und kostet und hin und her. Wäre sehr, sehr schön. So, jetzt zum zweiten Teil. Und zwar, ich wollte ja vorstellen, was ich jetzt mache oder warum ich den Endcast eigentlich damals verlassen habe. Grund war die Musik. Ich habe früher schon mal Musik gemacht und habe Genuss darin wiedergefunden. Habe viele Covergeschichten gemacht und jetzt vor kurzem, besser gesagt im November letzten Jahres, ein Projekt mitgegründet, das sich Autos 4 nennt, mit einem Songwriter zusammen und das ist Sven. den ich euch nachher vorstellen werde und der sicherlich auch die ein oder andere Frage noch beantwortet. Dann möchte ich euch ein paar Stücke aus unserem Projekt vorspielen. Die Stücke sind zwar noch nicht veröffentlicht, aber ihr könntet heiß drauf warten, weil das wird demnächst stattfinden, natürlich unter Jamendo. Und nicht zu vergessen natürlich YouTube, und zwar mit Videos, die wir auch noch produzieren. So, und jetzt erstmal zum Erfinder, dem Songwriter, dem Texter, dem, sag ich mal, Grundmodellersteller der ganzen Geschichte, und zwar Sven. Hallo Sven. Hallo. Sven, ja, wir haben ja zusammengefunden, weil ich damals eine Anzeige geschaltet hatte, um eine 80er-Band für Synthpop zu gründen, und ja, du hast dich da drauf gemeldet. Und irgendwie, ja, ganz seltsam, ich wollte eigentlich nur covern und du bist mit super Material da gekommen, mit eigenen Sachen. Und was hat dich eigentlich dazu ambitioniert, auf diese, ja, eher unspektakuläre Annonce so zu reagieren? Ja, erstmal war es schwer, überhaupt einen Sänger zu finden. Und das war dann eigentlich die letzte Möglichkeit. Auch ein Kumpel von mir hat gemeint, ich soll es dort mal probieren online. Ich habe dann auch eine Annonce aufgegeben. Da hat sich aber niemand gemeldet und dann habe ich den Mario dort gefunden, der eigentlich eine Coverband gründen wollte, aber covern kann ich nicht, ich mache nur eigene Sachen. Und da habe ich gedacht, naja, 80er Coverband und das, was ich mache, ist ja vom Stil her ähnlich. Und dann habe ich ihn einfach mal angeschrieben und ein, zwei Wochen haben wir uns dann getroffen und das Material mal ausgetauscht, was jeder so kann, und das hat halt gleich von vornherein gepasst. Ja, Sven, die ersten Stücke, die du mir da gegeben hast, da wusste ich auch noch gar nicht so genau, wo geht's eigentlich hin. Die Musik hat mir zwar sofort gefallen, wusste aber noch nicht so genau, was soll ich da eigentlich drauf singen. Und klar, du hast Vorgaben gemacht, so und so hättest du das gerne. Aber dennoch muss ich ja meine eigene Linie finden und ja, ein bisschen Arbeit war das schon. Also ich habe ja für die ersten drei Titel, glaube ich, am längsten gebraucht. Mindestens, ich sag mal, 2 Monate. Und ja, das Ergebnis, das lässt sich jetzt auf jeden Fall schon mal ganz gut hören. Auch weitere Titel, die du jetzt geschrieben hast, die ich mir schon im Ansatz jetzt angehört habe, sind auch mal wieder Hammer. Klar, Arbeit wird's wieder, aber ich freue mich schon, die auszuarbeiten mit dir zusammen und das Ganze dann zu veröffentlichen und vor allen Dingen den Leuten, die solche Musik hören, auch Freude zu bereiten. In erster Linie ist es Synthpop, aber es sind auch ruhigere, eher sphärisch angehauchte Songs mit dabei, also ein bisschen querbeet, alles sehr, sehr 80er. Lastig möchte ich nicht sagen, 80er angehaucht, zumindest vom Stil her. Vielen wird es gefallen, weil 80er Musik ist ja immer in den Ohren von den Menschen. Und daher wollen wir mal schauen, wie weit und wie erfolgreich in Anführungszeichen das Ganze werden kann. Wir haben uns ganz bewusst für die Creative Commons License entschieden, weil wir gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall erstmal Titel für Ume zur Verfügung stellen, einfach mal den Leuten den Spaß gönnen, ohne gleich Kohle ausgeben zu müssen, auch gute Musik zu hören. Gut, klingt natürlich jetzt ein bisschen eingebildet, aber hört es euch ja dann, oder ihr könnt es euch ja dann anhören und dann könnt ihr eure Entscheidung selbst treffen. Ja, Sven, was ich dich jetzt noch hier fragen will, diese ganzen Titel, das ist wahnsinnig viel. Also du hast ja Material, wir können, glaube ich, 3 Alben problemlos machen mit dem vorgefertigten Material, welches du hast. Und ich frage mich, wie kannst du so schnell, so einfach so viel Material machen und auch noch gutes Material? Hast du da ein bestimmtes Feeling dafür oder bist du irgendwie esoterisch angehaucht oder wie kommt man dazu, solche Musik so schnell zu schreiben? Ich meine, ich habe es auch schon probiert, es ist wahnsinnig schwer, Musik zu machen, also Musik zu schreiben, Titel zu schreiben, insbesondere Texte zu schreiben, und dir läuft das einfach so von der Hand. Erzähl mal ein bisschen. Ja, also inzwischen ist es Routine geworden, am Anfang habe ich mich natürlich auch ein bisschen schwerer getan, habe die Songs auf einer Akustikgitarre geschrieben, hat mir aber nicht ganz so gut gefallen, weil mein Geschmack doch auch eher in diese elektronische Richtung geht, also was so Synthpop, IBM betrifft, also aus den 80ern ist da ja bekannt, dieses Camouflage zum Beispiel, die Beschmaut habe ich viel früher gehört, und die neueren Sachen, das geht dann so in diesen Dark-Bereich auch ein bisschen, End One, Melotron gefällt mir sehr gut, und dann habe ich gedacht, naja, das machen so viel, das kann ich doch auch mal probieren. Dann habe ich halt die ersten Songs akustisch fertig gehabt, habe mir einfach die Melodien habe ich mir gemerkt, die Akkorde einfach aufgeschrieben, und dann habe ich das mal versucht umzusetzen elektronisch und ungefähr an den Sound ranzukommen. Ja, das hat ja auch ganz gut funktioniert. Ich möchte euch jetzt mal einen kleinen Overview abspielen, in dem ein paar Titel gezeigt bzw. angespielt werden und ihr könnt eure Gefühle mal freien Lauf lassen, wenn es euch gefällt. Die eine oder andere Version wird vielleicht ein bisschen anders werden nach der Veröffentlichung, wie das halt so ist in der Produktionsphase. Gibt es noch hier oder da Änderungen und ja, der eine oder andere Song wird dann vielleicht noch ein bisschen besser oder anders klingen. Es wird auch noch mal ein Mastering zum Schluss stattfinden. Dadurch wird der Titel auch noch mal ein bisschen geboostet. Und ja, viel Spaß beim Reinhören. Und wenn es euch gefällt, viel Spaß später beim Downloaden bei Yamendo. So, das zum kleinen Overview. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen Geschmack bekommen und ein bisschen Lust auf mehr. Demnächst wird auf Yamendo losgelegt. Einen genauen Termin habe ich leider noch nicht, weil schlicht und einfach die Titel noch gemastert werden müssen und das dauert ein bisschen noch. Und ich hoffe, dass wir Anfang Juni endlich die Titel oben haben und vielleicht sogar auch schon das erste Video dann. Und hoffe, dass dann auch der Andrang riesig sein wird. Nein, das war jetzt eigentlich nur Spaß, aber natürlich freuen wir uns, wenn viele Leute es runterladen. Ja, wichtiges Thema noch, das ich vorhin angesprochen habe, Creative Commons License. Ja, was ist das eigentlich? Also viele hören ja immer GEMA und Urheberrecht und so weiter. Eins vorweg, um ein ganz großes Missverständnis zu vermeiden, ist die Creative Commons Lizenz ist nicht alleine eine Lizenz, um zu schützen, sondern ist auch eine Lizenz, um zu lockern. Weil Kraft Gesetzes ist jeder, der was schreibt, der Urheber von etwas ist, auch berechtigt, das einzuklagen. Das heißt, ich kann nicht einfach von irgendjemand, wenn er was hochgeladen hat, einfach runterladen. Ob der jetzt bei der GEMA ist oder nicht, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Dann mache ich mich theoretisch strafbar. Dass natürlich jeder, der was hochgeladen hat, auch wirklich so sieht, halte ich für unwahrscheinlich. Aber es ist Kraft Gesetzes zumindest so. Mit der Creative Commons Lizenz öffne ich diese, diese Ketten. Ich sage nämlich mit der Lizenz, du darfst und du sollst sogar meine Titel runterladen und du sollst sie sogar verbreiten. Aber, jetzt kommt das Aber. Jetzt kommen wir nämlich zu den Rechten. Ich kann in der Creative Commons License festlegen, was mit meinem Titel passieren darf und was nicht. Ich kann sagen, ich möchte, dass du es weitergibst. Ich möchte aber nicht, dass du den Titel veränderst. Andere können in der Lizenz sagen, ich möchte, dass du es auch verändern kannst. Aber bei uns ist es jetzt so, wir sagen, wir geben den Titel weiter. Wir möchten aber nicht, dass es verändert wird und wir möchten nicht, dass es kommerziell genutzt wird. Insofern haben wir es also aufgemacht. Du darfst es dann kopieren unter Benennung des Namens, übrigens ganz wichtig bei der Creative Commons. Und du darfst es kopieren, du darfst es so oft vervielfältigen, wie du willst, du darfst es überall spielen Wobei der Knackpunkt ist da so ein bisschen Disco. Da muss man dann eigentlich genehmigen, aber kein Künstler sagt was, wenn es in der Disco läuft. Es geht eigentlich nur darum, dass es keiner verkauft irgendwo. Und das Letztere, keine kommerzielle Nutzung, da schütze ich mich davor, dass irgendein Dritter kommt und das Zeug nimmt und einfach vermarktet oder vielleicht auf seiner Webseite mit einbindet für den Verkauf von irgendwelchen Sachen. Das wäre eine kommerzielle Nutzung und ich kann das ja oder habe das ja damit untersagt. Aber geöffnet habe ich es für jeden Privatmann, der es dann kopieren, vervielfältigen kann, so oft er will. Die Creative Commons License ist, wie ich vorhin ja schon erwähnt habe, auch einstellbar. Ich kann verschiedene Wünsche einstellen oder nicht. Ich kann auch sagen, wenn ich möchte, es darf kommerziell genutzt werden, wenn ich das möchte. Wir wollen es aber nicht. Und ich kann nur jedem raten, wenn ihr Musik macht, bringt es doch unter Creative Commons raus. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn es ums Geld geht, ja, der Spenden. Viele gute Titel werden auch bespendet von Zuhörern und man kann damit auch ein bisschen Geld verdienen. Man kann auch, über Jamendo geht das, sagen, ich gebe es bei Creative Commons frei, jeder darf es frei nutzen, der es nicht kommerziell nutzt. Aber ich gebe die Möglichkeit, über Jamendo das auch kommerziell zu nutzen gegen Gebühr. Das werden wir wahrscheinlich irgendwann mal machen, aber im Moment steht das noch offen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen Einblick geben und ja, viel Spaß bei der restlichen Sendung. Aber ich glaube, ich habe schon alles verbraucht. Ich glaube, das ist das Ende der Fahnenstange. Auf jeden Fall wünsche ich dem Rio viel weiteren Erfolg mit der Sendung und hoffentlich geht es hier noch viele Jahre. Hoffentlich gibt es noch viele Endcasts und ja, viel Spaß. Vielen Dank, Mo. Ganz tolles Projekt. Wahnsinn. Ja, ich wünsche dir auch alles Gute für den Start und natürlich auch deinem Bandkollegen. Ist ja richtig Wahnsinn, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und irre. Wahnsinn. Und besonders toll, ein Riesenlob, dass ihr auch das unter einer Creative Commons License zur Verfügung stellt. Das ist ja irre. Und sehr selbstlos auch. Und ich hoffe, dass ihr aber auch trotzdem damit natürlich auch letzten Endes auch was verdient. Ja, denn das ist ja auch mit dem Ansporn dann immer weiterzumachen. Irre. Ganz, ganz toll. Wie gesagt, ich drücke euch beide die Daumen, dass hier das Musikprojekt von euch riesen Erfolg hat. Wahnsinn. Und natürlich auch vielen Dank für die netten Glückwünsche. Auch das hat mich sehr gefreut, dass du für die 200. Sendung des Uncasts dich da zu Wort gemeldet hast. Danke! Und noch jemand anderes hat sich zu Wort gemeldet, und zwar der Markus von smartphonefan.de. Er hat auch ein sehr interessantes Thema auch noch für euch. Und zwar geht es darum, um BlackBerry. Ja, genau. Jetzt halt nicht gleich weg, nicht gleich abschalten, ja, das geht nicht, ne? Das hat schon was mit Android zu tun. Und zwar wissen vielleicht gar nicht alle, dass es eine Möglichkeit gibt, unter BlackBerry Android Applikationen zu benutzen, und genau darüber erzählt euch jetzt der Markus was. Ja, herzlich willkommen dann auch von mir. Ganz herzliche Glückwünsche an dieser Stelle zuerst einmal auch an den Rio. Ja, 200 Ausgaben mittlerweile Uncast. Wahnsinn, muss ich sagen. Ich bin als Hörer eigentlich fast von Anfang an dabei und habe ja auch den einen oder anderen Beitrag zwischendurch gemacht. Im Moment ist es ein bisschen weniger geworden, liegt aber auch daran, dass ich halt kein reiner Android-User bin, dass ich in erster Linie ja halt eben alle mobilen Betriebssysteme nutze, ob das jetzt iOS, Android, BlackBerry oder Windows Phone spielt bei mir eigentlich nicht so die Rolle. Und das wechselt sich immer so ein bisschen ab, muss ich sagen, was ich jetzt gerade am Start habe. Hauptgerät ist bei mir nach wie vor das Samsung Galaxy Note 3, das privat genutzte Hauptgerät, das ich also wirklich eigentlich den ganzen Tag mit mir rumschleppe. Das ist nach wie vor das Samsung Galaxy Note 3. Aber das ist ja nun auch vom Neuigkeitenwert her, sage ich jetzt mal, relativ durch. Ja, da gibt es ja nichts mehr wirklich Neues zu entdecken. Man wartet eigentlich schon fast aufs Galaxy Note 4. Das müsste ja dann zur IFA wahrscheinlich im September vorgestellt werden, wenn Samsung den bisherigen Rhythmus, wie man ihn aus den Vorjahren kennt, beibehält. Nicht wundern übrigens, bin stimmlich ein bisschen ramponiert, liegt daran, dass ich seit Tagen mit einer ziemlich starken Erkältung zu kämpfen habe, aber wollte mir natürlich nicht nehmen lassen, zum 200. Podcast auch wieder einen kleinen Beitrag zu produzieren. Und zwar geht's bei mir heute nicht um Android-Geräte, nein, es geht bei mir heute um BlackBerry. Das hängt damit zusammen, dass die aktuelle BlackBerry-Plattform, BlackBerry 10, die es seit eineinhalb Jahren gibt, oder knapp eineinhalb Jahre, muss man eigentlich sagen, auch die Nutzung von Android-Apps ermöglicht. Also auch in der offiziellen BlackBerry World gibt es sehr viele Android-Applikationen. Und so haben wir den Kreis wieder geschlossen zu Antcast und zur Android-Plattform. Das ist eigentlich eine gute Sache, muss ich sagen, weil dadurch einerseits natürlich Android eine noch etwas größere Verbreitung hat und andererseits BlackBerry dadurch natürlich viel mehr Apps seinen Usern anbieten kann, als das jetzt mit der eigenen Plattform ausschließlich möglich wäre. Es gab es ja vorher schon beim BlackBerry Playbook, beim Tablet von BlackBerry, dass man dort auch Android-Apps zugebilligt hat, auf das Gerät aufgespielt zu werden. Allerdings funktionieren keine APK-Dateien. Die Dateien müssen angepasst werden, speziell für das BlackBerry Playbook. Das war bei BlackBerry 10 bis vor kurzem auch der Fall. Allerdings gibt es mittlerweile die Betriebssystemversion BlackBerry 10.2.1. Und das Interessante an dieser BlackBerry Firmware ist, jetzt kann ich auch ganz normale APK-Dateien installieren. Das heißt, jede beliebige Android-App läuft auch auf dem BlackBerry. Das ist dann ähnlich, wie wenn ich auf einem Android-Gerät Anwendungen installiere, die nicht direkt aus dem Google Play Store kommen, muss ich vorher praktisch den Haken setzen bei unsichere Quellen akzeptieren oder so ähnlich. Sprich, dass eben auch außerhalb der BlackBerry World Apps installiert werden können. Und dann ist das problemlos möglich, halt eben beliebige APK-Dateien zu installieren. Das läuft je nach BlackBerry-Modell auch wirklich sehr gut. Vor allem natürlich auf den Touchscreen-Geräten, auf den tastaturbasierten Geräten. Ja, hat man meistens das Problem, dass ganz einfach das Display quadratisch und relativ klein ist und somit die Darstellung der Apps natürlich nicht so gut funktioniert. Aber rein von der Funktionalität her klappt auch das. Es gibt ja, das brauche ich glaube ich den Hörern des Uncasts nicht groß zu sagen, es gibt ja jede Menge Quellen, wo man APK-Dateien frei im Internet findet. Man kann die auch extrahieren, solange es kostenlose Programme sind mit Apps wie dem APK. Extractor, den man im Google Play Store bekommt, dann hat man praktisch die Datei in einem Verzeichnis seines Android-Geräts liegen, kann die dann runterziehen und auf dem BlackBerry installieren, funktioniert einwandfrei. Was auch möglich ist, dass man zum Beispiel den Amazon App Store installiert. Der lässt sich auf BlackBerry-Geräten ganz normal installieren. Google-Dienste sind natürlich nicht drauf. Auch wenn bei BlackBerry im Hintergrund mittlerweile wirklich auch ein Android-System als zweites Betriebssystem läuft, damit eben das möglich ist, die die Android-Apps auf dem BlackBerry laufen zu lassen. Sprich, der Google Play Store ist natürlich nicht mit dabei, das ist klar. Es gibt eine Third-Party-Application namens Snap und diese App findet man im Forum vom crackberry.com Online-Portal und das ist praktisch das BlackBerry Pendant von Android Central. Und Snap entspricht praktisch dem Google Play Store. Diese Snap-App muss man allerdings erst, das ist praktisch keine APK, die muss man dann erst entsprechend kompilieren, geht aber ganz einfach, ist ganz gut beschrieben, also da tut's ein Chrome-Plugin am PC oder auch am Mac. Und dann ist Snap installiert und Snap entspricht wirklich dem Google Play Store. Sprich, man meldet sich dann mit seinem Google-Benutzernamen, mit der E-Mail-Adresse, sprich, und dem Passwort natürlich an. und hat dann Zugriff auf den kompletten Google Play Store. Auch die bereits gekauften Apps, die man für Android-Geräte bereits gekauft hat, lassen sich auf diesem Weg auf dem BlackBerry installieren. Das funktioniert auch nach meinen Erfahrungen zu etwa 90%. Warum nicht alle? Das weiß ich auch nicht. Aber zum Beispiel YourMuse FM, das ist diese Webradio-App, mit der man auch die Streams konvertieren kann, praktisch aus großen Datenraten kleine machen kann, um die dann zum Beispiel mobil über GPRS noch hören zu können. Die merkt, dass praktisch keine Google-Umgebung da ist, dass die Google-Dienste fehlen auf dem Betriebssystem und sagt dann, nö, also unter der Umgebung laufe ich nicht, funktioniert nicht, keine Ahnung. Aber das ist wirklich eine Ausnahme. Zweite Ausnahme, die ich gefunden habe, war Touch and Travel. Diese Handy-Ticket-Geschichte von der Deutschen Bahn AG, auch die läuft nicht, lässt sich gar nicht erst installieren. Das Installieren lässt es sich schon, aber anschließend bricht halt der Startvorgang mit einer Fehlermeldung ab. Ähnliches habe ich nicht selbst getestet, aber Ähnliches liest man auch von Microsoft Office für Android, dass das eben auch auf dem BlackBerry nicht läuft. Aber ansonsten muss ich sagen, ob das jetzt Sport 1, Sport 1 FM, ob das jetzt TuneIn Radio Pro, die laufen eigentlich alle. Also da muss ich wirklich sagen, das ist wirklich eine feine Sache. Jetzt werden sich natürlich manche Leute fragen, warum dann nicht gleich ein Original-Android-Gerät, das kann ich auch sagen. Die E-Mail oder generell die Business-Funktionen eines BlackBerry, die sind nach wie vor unerreicht. Also vor allem dieser BlackBerry Hub, dieser zentrale Nachrichteneingang eines BlackBerry, der ist einfach klasse. Ja, ich habe an einer Stelle alles, was reinkommt, meine E-Mails, meine SMS und MMS, Facebook-Nachrichten, Twitter, WhatsApp, Google Talk, alles. Und das ist einfach eine feine Sache. Auch generell, wie die E-Mails angezeigt werden, die Verwaltung und, was in meinem Fall halt eben auch noch eine Rolle spielt, ich verwende neben meinem Galaxy Note 3 ein BlackBerry Q10, sprich ein Gerät mit Hardware-Tastatur. Und damit kann ich nach wie vor deutlich besser schreiben als auf einem reinen Touchscreen. Basierten Gerät. Und das ist natürlich auch ein Argument, wo ich sage, da ist mir ein BlackBerry dann als Zweitgerät zumindest lieber als Hauptgerät, möchte ich es nicht haben, muss ich auch ganz klar sagen, weil da fehlt halt doch einiges an Apps. Nicht jede Android-App läuft hundertprozentig rund. Die meisten laufen gut, keine Frage, aber doch nicht alles immer so hundertprozentig rund. Das muss man einfach ausprobieren. Und insofern als Hauptgerät käme das für mich heute nicht mehr in Frage. Ansonsten muss ich sagen, ich bin seit 11 Jahren BlackBerry-User, habe also schon viele Höhen und natürlich in den letzten Jahren auch Tiefen dieses Unternehmens erlebt und bin nach wie vor eigentlich begeistert, hauptsächlich A, wegen dieser BlackBerry-Hub-Geschichte, B, wegen der hervorragenden Hardware, die man bekommt. Also da kann eine Firma Samsung, die ja eigentlich Marktführer ist, aber da kann die sich eine Scheibe abschneiden bei der Verarbeitungsqualität. Und natürlich halt eben auch wegen der Business-Funktion, wegen des guten Empfangs etc. pp. Hervorragende Sprachqualität. Das sind schon Sachen, die gefallen mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das war was anderes. Man kann also Android auch auf einem BlackBerry laufen lassen. Das System läuft im Hintergrund schon, auch wenn auch ohne Google-Dienste und die Apps. Wie gesagt, einige gibt es ganz offiziell oder viele gibt es ganz offiziell im Google Play Store und für die anderen Amazon App Store ganz normal installierbar wie auf jedem Android-Gerät. Aber mit dieser Snap-App kriegt man selbst den Google Play Store auf das Gerät. Wer jetzt denkt, naja, das sperrt Google wahrscheinlich in 14 Tagen sowieso. Ich muss sagen, in meinem Google-Konto taucht das BlackBerry Q10 sogar als zusätzliches Gerät auf. Ja, also nicht irgendwie Hack oder sonst irgendwas, nee, taucht da ganz offiziell auf als Gerät, das meinem Google-Konto zugeordnet ist und ich verwende Snap jetzt bestimmt schon seit letztem Jahr irgendwann, also schon durchaus längere Zeit und da muss ich sagen, das funktioniert wirklich ganz hervorragend. Gut, das wäre es dann von meiner Seite für heute nochmals alles Gute und auf die nächsten 200 Folgen, Rio, hau rein, ich übergebe mich wieder sozusagen an dich. Ja, auch dir herzlichen Dank für die netten Glückwünsche und natürlich auch für deinen Beitrag. Sehr interessant, Ich werde mir zwar jetzt keinen BlackBerry kaufen, ja, definitiv nicht, ja. Aber auf jeden Fall für die Leute, die einen BlackBerry haben, ist es vielleicht eine ganz interessante Perspektive. Wir sind also nicht ganz ausgeschlossen ohne die Android-Apps, sondern ist ein interessantes Konzept auch, dass die Firma das überhaupt so umsetzt. Schon interessant. Ja, damit sage ich mal, komme ich zu den News. Ja, muss auch bei der 200. Folge ja noch ein paar Sachen, die die Woche über passiert sind, mal zur Sprache bringen. Ja. Community war übrigens sehr aktiv, aber da komme ich später noch dazu. Deswegen beschränken sich die News auch erstmal auf das Notwendigste, ganz klar. Haben wir auch schon wieder viel Zeit hier jetzt gebraucht. TuneIn Radio erhält ein neues Design und verändert auch damit alles. TuneIn Radio könnte man schon fast jetzt als Podcast-Client bezeichnen, mit Funktion für Livestream-Radio. Also mir selbst gefällt jetzt das nicht ganz so in die Richtung, die sich TuneIn Radio hier bewegt, weil ein Podcast-Client habe ich eigentlich schon ausgezeichneten, ja, den Pocketcasts. Nur das Design mag ja ansprechend sein, aber es ist hier nicht mehr ganz klar, meiner Meinung nach, dass es sich hier um Radiostationen handelt, Online-Radio. Also es ist schon seltsam, ja. Also ich bin da zweigeteilt. Auf der einen Seite ist die optische Verbesserung natürlich schon schön, ja, auch von den Menüs, der Bedienung her, da gibt's überhaupt nichts dran zu deuteln. Ja. Auf der anderen Seite kann man das kaum noch als Radio-App jetzt erkennen. Naja, ich hätte jetzt keinen Vorschlag für die TuneIn-Macher, was sie hätten anders machen sollen, aber ja, ich weiß nicht, ne? Schwierig. Aber ich war erstmal schockiert, wo ich das neue Design gesehen habe. Also da natürlich eine Warnung, nicht updaten, wenn ihr nicht mit dem Design einverstanden seid. Ihr könnt euch das Design natürlich auch angucken hier. Ich habe auch was verlinkt und da könnt ihr dann mal gucken, wie euch das gefällt. Ja, Huawei bringt das Ascent P7 oder P7 jetzt raus, ja, und die Leute von Android Central haben das schon in der Hand gehabt und haben sich das mal angeschaut. Ich sage jetzt mal nichts über das Fazit von den Leuten hier. Stattdessen möchte ich euch noch ein bisschen was sagen über die technischen Daten von dem Gerät. Und zwar kommt das mit einer 1,8 GHz Quad-Core-CPU von, also einer Eigenproduktion, 910T Huawei Firma, ja, vom Zulieferer. HiSilicon nennt sich der. Ja. Muss nichts Negatives sein, im Gegenteil, ja, warum nicht? Mal weggehen von dem Gros der ja, einheitlichen Prozessoren. 2 GB RAM Arbeitsspeicher ist anscheinend nicht schlecht. 16 GB interner Speicher. Davon sind 11,39 verfügbar. Auch okay. Ein bisschen viel Speicher wird da abgezwackt, muss ich schon sagen. Aber nicht so viel wie jetzt im Vergleich zum Beispiel von den Samsung-Geräten. Da geht wesentlich mehr weg. 13 Megapixel Kamera mit Sony-Prozessor, Sensor, Entschuldigung, auch nicht schlecht. Vom Design her sicherlich gut, da kann man natürlich jetzt kaum eine Bewertung abgeben. Es hat die Emotion UI 2.3 drauf, ist jetzt nicht unbedingt meine Sache. Ja. Will eigentlich kein Android, das aussieht wie ein iOS. Ja. Aber das ist natürlich nur meine eigene Vorliebe da dran. Auch der Ultra Power Saving Mode, ja, der ultimative Power Saving Mode ist, schalt das Telefon aus. Ja, wenn man so viel abschaltet, dass man die Grundfunktion gar nicht mehr nutzen kann, ja, dann ist ja auch kein Wunder, dass es Batterie spart. Also ich finde es auch, genau wie beim HTC One M8, fraglich, inwiefern man da das dann tatsächlich nutzen kann, will. Ja. Gut. Aber auf jeden Fall, das Huawei macht erstmal so einen guten Eindruck. Die Daten sind okay. Natürlich ist hier, muss ich sagen, der Artikel von Android Central meiner Meinung nach überkritisch. Der Alex Dobie hat es damit begründet, dass es eben nicht so viel am Telefon auszusetzen gibt. Deswegen guckt man halt auch ganz genau in die Feinheiten rein und bringt da ein bisschen Kritik an. Als ob man aber immer Kritik bringen müsste. Ist das jetzt ein gutes Gerät oder nicht? Ja. Lest mal den Artikel, bildet euch selbst eine Meinung und sicherlich das Ascent P7 wird sicherlich auch preislich interessant sein und vielleicht auf den Radar von einigen Leuten hier kommen. Play Service, Google Play Services Update auf 4.4 bringt, ja, zumindest mal optische Neuerungen, wird jetzt weltweit verteilt auf oder über die gewohnten Kanäle, OTA kommt das Ganze, das beziehungsweise eben über den Play Store. OTA ist ja nur das Firmware-Update und so. Ist also kein, braucht man ganz kein Firmware-Update, es kommt einfach als ganz normales Update über den Play Store. Es gibt einige Neuerungen, die hauptsächlich eben Entwickler jetzt berühren. Das wird einiges einfacher machen, auch für mobile Werbung ist da was angedacht. Der normale Benutzer wird eben hier hauptsächlich die Änderungen sehen im optischen Bereich bei der Übersicht von den Tables, ja, also Highscore-Listen und so weiter und Freunde, die man da drin hat, etc. Oh, Wahnsinn, ne? Ich hab diese Woche wirklich müssen in den Themen, die ich normalerweise einfach wegklick, gucken, weil so viel ist gar nicht passiert. Naja, die haben ja ihr Pulver jetzt verschossen letzten Monat und ja, das nächste Pulverfass wird wahrscheinlich erst in 1-2 Wochen aufgemacht. Naja, aber immerhin, der Samsung-Chef der Designabteilung, der wird ersetzt. Und er geht nach Kritik an dem S5-Design. Das ist etwas, was mich doch sehr verwundert hat. Samsung hingegen hat bestätigt, dass er nicht das Unternehmen verlassen hat, sondern dass er nur eine neue Aufgabe im Unternehmen bekommen hat. Also das ist natürlich ein Unterschied, aber immerhin wird er ersetzt aus der Designabteilung. Und ich weiß nicht genau wieso, so schlecht fand ich eigentlich das Design nicht, aber das könnte darauf hindeuten, dass man auch im Unternehmen jetzt sagt, hoppala, wir müssen mal gucken, dass wir mit unserem Design ein bisschen was machen, ein bisschen voranschreiten und nicht immer das vom Aussehen her das vollkommen identische Gerät bringen, ja. Das ist höchstens noch ein paar Schnörkel irgendwo, ja, dann eine Rückseite, die eben, ja, so gepunktet ist, ja, also so eine Struktur drin hat. Also, ja, es können auch interne Sachen sein, das lässt sich natürlich so kaum festmachen, ganz klar. Da wird auch Samsung nichts darüber sagen, was jetzt wirklich die genauen Hintergründe sind. Er selbst war offenbar auch von der Kritik über das S5-Design überrascht. Ja. Aber es war irgendwo nicht anders zu erwarten, ja, wenn man so ein ähnliches Design rausbringt. Was will man damit reißen? Ja. Ich meine, die Normalleute werden damit vielleicht am ersten noch zufrieden sein, weil viele wollen nicht unbedingt sich ein neues Design angewöhnen, ja. Oftmals hält so etwas eben länger an. Aber wie sollen denn die Kritiker überzeugt werden, die Presse, wenn sie ein Gerät kriegen, ja, sieht so aus wie das alte Modell, gut, super. Ja. Dann sind die vom Design halt nicht beeindruckt. Das muss man schon sagen. Dennoch, ob das jetzt für einen Rücktritt von dieser Position reicht oder ob da Samsung dahinter steht, die gesagt haben, nö, also jetzt reicht's, wir wollen wieder positives Feedback zu unserem Design haben und tschüss. Ja. Wer weiß, wer weiß. Interessant ist es auf jeden Fall und es ist bei so einem Unternehmen wie Samsung in der Größe eigentlich ziemlich große Sache, ja, wenn so eine Entscheidung gefällt wird. Apropos Samsung S5, da gibt es jetzt hier auch auf AndroidCentral.com eine kleine Anleitung, wie man in das geheime Service-Menü, ja, des Samsung Galaxy S5 kommt. Eigentlich ganz einfach. Da kommt man rein, indem man einfach die Phone-App startet, ja, auf Stylepad geht, also Telefontastatur, dort Sternraute 0 Sternraute ohne Leerzeichen, ja. Sternraute 0 Sternraute ohne Leerzeichen. Und dann kommt das Service-Menü, da kann man Sensoren testen, dann kann man bestimmte Sachen sehen, die man so nicht erkennen kann, und ja, für viele Leute dürfte das interessant sein. Die Kamera-App kommt schon wieder mit einem kleinen Update. Google hat schon wieder ein kleines Update gebracht. Ja, ich habe da ein kleines Video dazu gemacht, ja, Mini-Video. zwar ist da die Hauptfunktion, die geändert wurde, dass eben während einem Video man auf den Bildschirm tippen kann und dann wird ein Foto gemacht, gespeichert. Das ist quasi ein Foto aufnehmen, während man das Video aufnimmt. Das ist eine Funktion, die viele erfreuen würde. Leider ist da von der Qualität her nicht das Maximum, was rauszuholen wäre, meiner Meinung nach. Aber das könnt ihr in einem ganz kurzen Video, das ich gemacht habe, mal sehen. Android 4.4.3 Changelog gibt Anlass zur Diskussion um neue Nexus-Geräte. Was ist passiert? Und zwar in diesem Changelog zu der neuen Android-Version sind Codenamen aufgetaucht von neuen Geräten, unter anderem Flounder und Molly. Ja, Flounder soll das Tablet sein, das sogar gerüchteweise von HTC hergestellt wird. Ha, was da wohl alles sich davon bewahrheiten wird. Oh, und Molly, das soll ein Android-TV-Gerät sein, eine Set-Top-Box, vielleicht als Gegenstück zu Fire TV. Und jetzt ist natürlich hier die Welt in voller Aufregung, ja, Wahnsinn. Man weiß überhaupt gar nichts darüber. Flounder und Molly. Ja. Das könnten genauso gut die Kinder von irgendeinem Google-Mitarbeiter sein, ja. Na gut, Flounder vielleicht nicht. Das ist ein schlechter Name. Maps-Update für Europa ist nahezu uninteressant. Es kam ein neues Maps-Update raus. Was kann das? Jetzt kann man endlich. Jetzt ist es endlich klarer, auf welcher Spur man sich einordnen muss, wenn man abbiegen muss. Das war bisher nur per Ansage ungefähr. Ja. Jetzt sind da eben noch Daten mit übernommen worden. Das ist eigentlich die hauptsächliche Integration. Eine weitere Integration ist die Uber-Integration, Taxidienst kann man nicht sagen. Also so Pseudo-Taxidienst Uber, ja, wo eben da Taxis in der Nähe sind, kann man dann eben auf Maps sehen. Beides für uns allerdings so vollkommen uninteressant im Momentan, da es nur in den USA funktioniert. Tja, so ist das. Also Update könnt ihr da jedenfalls drauf machen. Ich hoffe, dass es nicht besonders viel größer ist, ja, weil eben die Funktion hier noch nichts bringt. Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht beachtet von der Größe her. Was soll's? Ich muss ja eh installieren, ja. Und die App wird immer größer und größer und größer. Als ich mich noch beschwert habe, dass eine App 8 Megabyte groß ist, ja, 8 Megabyte. Wenn ich mir heute anguck, wie groß alleine die Standard-Applikationen sind, ja, weil wir gerade jetzt eben von Maps reden. Moment mal, dann gucke ich mal, wie groß die mittlerweile ist. App Info sagt mir, sage und schreibe, 20,17 Megabyte groß ist die App. Ja, und das sind noch nicht mal die Daten der App mit drin. Wow. 4,11 Megabyte Daten und 144 Megabyte Cache-Speicher. Jo. Und ich habe mich damals aufgeregt, weil eine App 8 Megabyte groß ist. Ja, das Problem ist, Leute, dass eben die Speicherkapazitäten in den Geräten kaum gewachsen sind. Ja, kaum gewachsen sind hier im Nexus 4, das ich habe, 8 GB. Ja, aber die Standard-Apps brauchen schon wesentlich mehr. Arbeitsspeicher hier zum Glück beim Nexus 4 2 GB. Aber dennoch, ja, die Anforderungen werden zwar immer höher durch die Standard-Apps, aber die Firmen knausern mit RAM, wo es nur geht. Ja, finde ich nicht gut. Nicht gut wird Google auch finden, dass offenbar Samsung kurz vor dem Start des ersten Tizen-Phones ist. Und zwar nicht die Produktion, sondern Auslieferung. Angeblich soll das schon bald in Russland und in Indien erscheinen, das erste Samsung-Handy mit Tizen drauf. Ja, oder Tizen, je nachdem, wie man es aussprechen will. Das ist natürlich eine sehr, sehr schlechte Nachricht, sage ich mal, für Google. Ich habe ja schon drüber berichtet, dass es hieß, dass auch bei uns Anfang nächsten Jahres die Geräte nicht mehr mit Android ausgeliefert werden, zumindest einige Modelle, ja, nicht alle Modelle, kann ich mir vorstellen, aber laut Aussage eines Samsung-Mitarbeiters, dass Samsung auch in Deutschland Geräte nächstes Jahr umstellen wird auf Tizen. Tja, wow. Was ist denn da los? Was ist los? Also wenn das sich natürlich bewahrheitet, das wäre ein herber Schlag. Denn wenn Samsung hier anfängt mit Tizen, Samsung ist der größte Hersteller von Android-Telefonen, dann, das wird wieder ein Shitstorm geben im Netz und... Ja, dann werden wir wieder lesen können überall. Das ist das Ende von Android. Ja, genau. Oh, klar. So, dann komme ich mal zu Community-Geschichten. Ihr wart, wie gesagt, sehr aktiv. Ich muss mich ein bisschen ranhalten jetzt mal da. Und zwar hat der Matt Spike geschrieben wegen dem Thema Tablets vom letzten Uncast. Mein Nexus 7 ersetzt keinen PC, dazu fehlt die Rechenleistung und vor allem die Programme zum Bearbeiten der Dateien. Ob es nun Video, Audio oder Office ist, geht zwar irgendwie, aber alles viel zu umständlich. Also ist das Tablet fast nur zum Konsumieren gut, mal eben schnell ins Internet, ein Webradio und vor allem Uncast hören. Ja, danke. Könnte mir vorstellen, dass die Smartphones mal den PC ablösen, wenn die Leistung hierfür erreicht ist. Stelle mir das dann so vor, dass man das Phone zu Hause auf eine Dockingstation legt und dann der Rest angeschlossen ist. Ja, wer weiß, also von der Leistung her könnten viele Laptops fürs Internetsurfen schon ersetzt werden, ja. Die Preise machen uns da natürlich noch einen Strich durch die Rechnung, ganz klar. Weil wenn man dann rechnet, Telefon, Dock oder einfach nur das Zubehör, was man dann braucht, um da draußen zum Beispiel einen Computer zu machen, kriegt man schon einen günstigen Laptop dafür. Ja. Im Moment jedenfalls noch. Aber sicher, könnte natürlich durchaus sein. Aber ansonsten, ja, das, was ich auch angesprochen habe, eben konsumieren, ja, nur die Leute, die eben was damit anfangen, ja, also es ist zum Beispiel längere Texte schreiben, Video bearbeiten und so weiter, die werden eben an einem Tablet keine Freude haben. Warum sollte man sich dann unnötig quälen? Das ist sadomaso. Ja, ich mache jetzt Video mit Tablet, weil ich es kann. Super! Ich mache Video am PC, weil es schneller, besser und unkomplizierter geht. Dann hat der, Moment, wer war's? Der Christian hat mir einen Artikel geschickt, verlinkt, wegen dem neuen Homescreen, das als Gerücht kommen soll. Neues Benachrichtigungssender und neuer Homescreen. Auch da bin ich mal gespannt. SmartDroid.de hat den Artikel veröffentlicht. Was daran ist, weil das wäre ja schon wieder ein neuer Homescreen. Wir haben doch eben erst gerade einen neuen bekommen bei KitKat. Jetzt soll das ja schon wieder passieren, ja. Ja, einer der Kommentatoren dort schreibt, das ist ein bisschen zu radikal. Und das ist vor allem in der kurzen Zeit wäre dieser Wechsel sehr radikal. Und ich weiß nicht genau, nachdem das KitKat-Design ja so gut angekommen ist, ja, und die Firmen reihenweise umstellen auf den Stock-Android-Look, ob da jetzt hier ein neuer Look innerhalb kürzester Zeit da wirklich sinnvoll wäre. Ja. Naja, mal abwarten. Gerüchte gibt es jedenfalls. Und dann ohne Google, ja, das hat die Sandra geschrieben. Ja, in der aktuellen CT gibt es einen Artikel, der beschreibt, wie man Google am besten aus dem Weg gehen kann. Dachte dabei sofort an dich. Ja, danke Sandra. Nochmal, ich bin kein Google-Hasser, um Himmels Willen. Ja? Ich bin nur für den kritischen Umgang mit allem, was man nutzt. Ja? Aber dennoch danke für den Artikel. Der ist äußerst interessant, ist leider nicht kostenfrei einzusehen, ja. Aber ja, mit dem Digital-Abo von der CD geht's. Ich glaube, das kann man auch einzeln hier kaufen. Geht es einzeln den Artikel kaufen? Mal schauen. Nee, scheint nicht einzeln zu gehen. Nun gut. Hier gibt's schon mal eine Übersicht, zumindest mal eine grob, also wenn ihr da dem Link folgt auf CT, dann könnt ihr mal ein paar Vorschläge zumindest sehen, zwar hier ohne große Begründung, nur die Dienste, aber da ist schon, ich sehe schon, da sind interessante Sachen dabei, ja, zum Beispiel für Termin, Kontakt und Office wird unter anderem auch OwnCloud bzw. OwnCube empfohlen, ja, OwnCube, ein Hosterdienst für OwnCloud Software und also OwnCloud ist etwas, was wirklich eine gute Lösung darstellen kann, wenn man das auf seinem eigenen Webserver betreiben will, dann hat man natürlich auch mehr oder minder die volle Kontrolle über die eigenen Daten. Also das ist sicherlich eine gute Sache und es ist auch wirklich sehr, sehr einfach zu handhaben. Ja, mit den sozialen Netzen, da bin ich mit der Auflistung ja nicht ganz einverstanden, aber okay. Naja. Gut, vielen Dank, Sandra, für den Link. Und dann gab's noch etwas vom Ewald. Er sagt er schickt mir auch einen Link, E-Mails legen engere Beziehungen zwischen NSA und Google nahe und er sagt, das spannend, schade, ich dachte wirklich, dass Google eigentlich etwas gegen die NSA-Methoden hat. Nun, es ist wirklich eine Sache, ich unterstelle Google auch wirklich einfach mal, dass die was gegen die NSA Überwachungsmethoden haben, ja, weil es denen ihr Kerngeschäft bedroht. Nur das Problem eben ist für ein US-amerikanisches Unternehmen, dass die Unternehmen keine Möglichkeit haben, sich der Überwachung zu entziehen. Die dürfen ja noch nicht mal zugeben, ja, wenn sie zum Beispiel sowas gemacht haben, so eine Beziehung eben gepflegt haben oder sogar eine Kooperation getroffen haben, die dürfen das nicht sagen. Ja, also die sogenannte Gag Order, die gibt's ja, das ist wie so ein schlechten Spionagefilm, ja, damit werden die Firmen ganz klar, wird ganz klar gesagt, ihr dürft das nicht sagen, wenn ihr das trotzdem tut, ist das Geheimnisverrat und, ja, die alle wissen, dass es in die USA damit keinen Spaß versteht, ja. Also von daher ist jede Firma, die in den USA ansässig ist, ist generell davon betroffen. Ja. Diese E-Mails mit den engeren Beziehungen, nun, die kann man natürlich in die eine oder andere Richtung deuten. Natürlich, jede Firma ab einer gewissen Größe hat diese Beziehung, manchmal aber auch in eine vollkommen andere Richtung, als man jetzt das hier vermutet. Ja. Es kann zum Beispiel auch Beziehung sein, in denen zum Beispiel die NSA Ratschläge gibt, wie zum Beispiel Angriffe, groß angelegte Angriffe von anderen Ländern bzw. anderen Diensten auf den eigenen Dienst abgeblockt werden kann, Sicherheitstipps, Bestimmungen, Zusammenarbeit natürlich auch, ja, wenn so ein Angriff erfolgt. Das Ganze sind Dienste, die gerne von großen Firmen genutzt werden, die NSA anbietet. Es hat also erstmal, muss das jetzt nicht unbedingt heißen, dass es da wirklich eine Kooperation gibt, wie zum Beispiel, gib mir die Daten und alles okay, ne? Sondern das ist möglicherweise einfach nur eine Zusammenarbeit zur Hilfe für Google, eben zum Beispiel da bei Angriffen gewappnet zu sein. Also das kann durchaus schon so sein. Aber auf der anderen Seite ganz klar, selbst wenn hier eine Kooperation stattfindet, ja, und dann darf Google darüber nichts sagen. Die dürfen auch nicht sagen, dass es Prism gibt, die dürfen auch nicht sagen, dass es andere Überwachungsprogramme gibt. Und das werden die auch nicht tun, denn das wäre, ja, wie gesagt, da verstehen die Amerikaner keinen Spaß. Und nochmal, es gibt für so etwas unter Umständen nicht nur Gefängnisstrafen. Gut, also, dann komme ich zum letzten Punkt, App der Woche. Ich habe mal rumgeguckt, wollte eigentlich sowas wie ein Goat Simulator für Android hier zur App der Woche machen, ja, weil mir gefällt der Goat Simulator auf dem Computer recht gut, ja. Ja, ich oute mich, ne? aber auf dem Handy bzw. Tablet unter Android finde ich also ehrlich gesagt nichts Vernünftiges. Ich habe mal verschiedene Goat Simulatoren angeschaut, ja. Die waren schlimm. Schlimm, wirklich. Da war also nichts dabei, was ich hier vertreten könnte mit App der Woche. Aber dann habe ich noch was gefunden. Es hat zwar nichts mit dem Goat Simulator zu tun, aber es kommen Ziegen drin vor. Ja, und das reicht ja schon mal. Ja. Goats, alles klar. Das Spiel heißt Oh My Goat. Ja, jetzt weiß ich endlich, was die Abkürzung OMG denn wirklich zu bedeuten hat. Das heißt nicht Oh My God, sondern das heißt Oh My Goat. Ja, ganz klar. Logisch. Und Patrick, ja, so heißt diese Ziege, die wurde gefangen von einem Tierfänger und sollte verladen werden in einem LKW, ja, zusammengepresst als handlicher Würfel. Aber das wurde dann verhindert durch eine suspekte Gestalt. Und somit macht sich jetzt Patrick auf den Weg, die armen Tiere zu befreien aus den Klauen des Tierfängers. Und somit ist schon mal die Grundlage gelegt, um 480 Level an Spaß loszutreten. Ja. Die Steuerung könnte nicht einfacher sein. Man tippt irgendwo auf dem Bildschirm, dann springt Patrick, ja, die Ziege. hin und wieder gibt es ja auch mal ein paar furchterregende und oder bemitleidende Laute von sich. Ja. Aber mehr könnt ihr erstmal so nicht steuern. Ja. Und sie bewegt sich von alleine, was allerdings dazu führt, dass man ein extrem genaues Timing haben muss, um die Ziege von einer Seite des Bildschirms zur anderen Seite des Bildschirms wohlbehalten zu bringen. Das ist teilweise so extrem schwierig, dass es frustrierend ist. Ja. Aber es ist vom von der Präsentation her, von der Optik her recht gut. Und es macht auch erstmal Spaß, ja. Wenn es dann wirklich happig wird, dann kommt natürlich der Frustfaktor. Da kann ich nicht immer garantieren, dass es Spaß macht. Ja. Aber ansonsten ist es ein schönes, nettes Spiel. Kann man kostenlos downloaden und anschauen. Es gibt In-App-Purchases, also aufpassen. Ja, nicht, dass ihr noch irgendwelche Sachen kauft und das ihr wollt. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nur noch zu sagen, viel Spaß damit. Leute, das war's vom 200. Undcast für diese Woche. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos, Kritiken habt, naja, damit Google Plus Undcast oben eingeben, da suchen schon, findet ihr Undcast Community. Könnt ihr auch eine Mail schreiben, rio@thenetcasts.com, rio@thenetcasts.com. Und ihr könnt die Links und Informationen zu den besprochenen Themen finden auf andcast.znetcast.com. Bitte an die Mehrzahl denken, znetcasts.com mit S hinten. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!